Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Vergangene Woche hatten wir hier in Forschung aktuell darüber berichtet, was mit 3D-Druckern mittlerweile schon möglich ist. Es ging dabei um Plastikteile, in die Elektronik eingebaut werden kann. Aber einige Forscher arbeiten bereits an noch exotischeren Anwendungen, zum Beispiel an Ersatz für menschliches Gewebe. Ein niederländisches Team von Wissenschaftlern ist nun auf die Idee gekommen, Knorpelschäden damit zu behandeln. Magdalena Schmude hat die Forscher für uns besucht. Joos Malda steht in einem Forschungslabor des Medizinischen Zentrums der Universität Utrecht. In dem langgezogenen Raum surren und piepsen 3D-Drucker in verschiedenen Größen, während sie aus geschmolzenem Plastik Schicht für Schicht Modelle von Gelenken entstehen lassen. Im hinteren Teil des Raumes, in einem Glaskasten, der sterile Bedingungen garantiert, steht der Stolz des Teams. Ein Drucker, der menschliches Ersatzgewebe herstellen kann. Das ist ein echter Biodrucker. Wir benutzen dafür sogenannte Biotinte. Bio bedeutet, dass sie lebende Zellen enthält. Gerade läuft der Biodrucker im Demonstrationsmodus. In horizontalen und vertikalen Linien trägt er weiße Hautcreme auf eine bewegliche Platte auf, sodass ein gleichmäßiges Gitter entsteht. In die Zwischenräume wird aus einer anderen Kanüle blau gefärbtes Wasser gefüllt. Dann trägt der Drucker die nächste Schicht Hautcreme auf das Gitter auf. Nach dem gleichen Prinzip entsteht auch der Knorpelersatz, den Joos Malda und sein Team entwickelt haben. Man braucht einen Motor und eine Plattform, die sich bewegt. Damit kann man Schicht für Schicht eine dreidimensionale Struktur aufbauen. Genau das können wir auch mit Stammzellen machen oder mit Blutgefäßzellen oder eben Knorpelzellen. Diese Zellen können wir so auftragen, dass das entstehende Produkt ähnlich wie das echte Gewebe aufgebaut ist. Bisher werden Knorpelschäden mit einem Hydrogel repariert, ein wässriges Gel, dessen Konsistenz Gummibärchen ähnelt. In diesem Gel befinden sich Knorpelzellen, die dem Patienten vorher entnommen und im Labor vermehrt worden sind. Sie fühlen sich in der wässrigen Umgebung wohl und bilden deshalb im Körper neuen Knorpel, der den Defekt zumindest teilweise verschließt. Für größere Schäden ist das Hydrogel aber ungeeignet, weil ihm die Festigkeit fehlt, um den starken mechanischen Belastungen standzuhalten, denen ein Gelenk ausgesetzt ist. Joos Malda und sein Team kamen deshalb auf die Idee, das weiche Material mit festen Strukturen zu verstärken. It's like concrete. When you build a house, you reinforce it with these metal rods. Das ist ähnlich wie bei Beton. Wenn man ein Haus baut, verstärkt man den Beton mit Metallstäben, die genau dafür gemacht und zum Beispiel ein bisschen angerostet sind, damit sich der Beton besser anlagert. So ähnlich machen wir das hier auch, nur dass unser Gitter sehr flexibel ist. Mit einer eigens dafür entwickelten Drucktechnik lassen sich Kunststofffasern herstellen, die besonders dünn und gleichzeitig stabil sind. Die werden in das Hydrogel eingebracht und erhöhen dessen Belastbarkeit um das 50-fache, erklärt Joos Malda. Das so entstandene elastische Ersatzgewebe kommt damit echtem Knorpel ein Stück näher. Wenn man sich Knorpel anguckt, ist der zweite Hauptbestandteil neben Wasser Kollagen. Die Kollagenfasern haben eine ähnliche Funktion wie bei uns die Kunststofffasern. Sie geben dem Knorpel eine Struktur, einen inneren Druck und damit Festigkeit. Wir orientieren uns also, soweit es geht, an der Natur. Mithilfe des 3D-Druckers könnten die flexiblen Implantate außerdem exakt die Form erhalten, die dem Defekt im Gelenk eines Patienten entspricht. Das ist technisch schon ohne weiteres möglich. Eine Herausforderung bleibt dagegen bisher die Kombination zweier so unterschiedlicher Materialien. Momentan brauchen wir noch zwei verschiedene Arbeitsschritte. Zuerst wird das Gitter gedruckt und dann werden Hydrogel und Zellen aufgetragen. Ziel ist, das in einem Schritt zu machen und gleichzeitig die Biotinte mit den Zellen und die stabilisierenden Fasern zu drucken. Bevor der erste Patient mit gedrucktem Knorpelersatz behandelt werden kann, wird es noch dauern, glaubt Joos Malda. Auch weil vor der Verwendung beim Menschen diverse Sicherheitstests nötig sind. Trotzdem ist er davon überzeugt, dass das Gewebe aus dem Drucker die Behandlung von Knorpelschäden in Zukunft deutlich verbessern wird. Knorpel aus dem Drucker, ein Beitrag von Magdalena Schmude.